Sehr verehrte Gäste, liebe Goden, die Frage nach der Bedeutung der Märchen ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir lassen da zum Beispiel den Lesen Zeitungsartikel und schon nach wenigen Tagen haben wir vergessen, was da drin stand. Wir waren erschüttert über das Drama am Golf. Es ging und geht an uns vorüber. Wir können nichts eindeutig. Wenn uns die Inflation von Bildern aus dem Fernsehen nicht erdrückt, so lesen wir Romane oder Novellen. Und auch hier besteht heute ein Überangebot an amerikanischer Literatur. Wer das eigene sucht, greift jedoch zunächst zu Werken unserer Klassiker. Werther Schlein, die Räuber, Wilhelm Tell, Iphigenie, Fesseln immer noch. Dann die Werke von Storm, Stifter, Keller mit seinem Sinngedicht, Knut Hamsun. Aber dann auch Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung. Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit. Dann Haeckels Forschungen über Ausführungen in die Evolution, deren Ergebnisse vielfach fortgeführt wurden durch Griesch. Dann Kolbenheiers Bauhütte. Heinrich Sachse, Manfred und Konrad Lorenz hinaus bis in unsere Zeit haben unser Weltbild neu geformt und wurden daher bedeutend für uns. Aber bedeutend ist an allen diesen nur, was uns selbst innerlich formte, indem es unseren Blick für die Wirklichkeiten in der Welt eröffnete, weitete und unser Handeln dadurch lenkte. Wir müssen ja in der Wirklichkeit der Welt leben und uns darin behaupten. Dies nicht nur als Einzelwesen, sondern stets als Glied einer Gemeinschaft. Unser Inneres, unser Seelisches reagiert auf alle Begegnungen darin mit Zustimmung oder durch Abwehr, durch Liebe und Geborgenheitsbewusstsein oder durch Kampf. Und dieses Innere in uns, was da reagiert, ist uns eigentlich weitgehend fremd. Da der Mensch nun aber im Verlauf seines Lebens mehrere Lebensstufen durchläuft, sind diese Reaktionen, ist sein Verhalten in diesen einzelnen Lebensabschnitten, in denen immer neue und weitere Zusammenhänge uns auch bewusst werden, sind immer verschieden. Bedeutend sind Märchen in diesen Lebensabschnitten, wenn sie uns zeigen, seht, so ist die Wirklichkeit des Lebens. Und so sind die Gesetze darin, und so geht es dir, wenn du dich so oder so verhältst. Nun ist es klar, dass der junge Mensch etwa bis zu seinem 14. Lebensjahr andere Fragen hat und anderes erfahren muss, als dann der liebende oder dann der kämpferische Mensch. Schließlich wächst der Mensch ja im Verlauf seines Lebens hinein in das Gebot der Selbstbehauptung und der Selbsterkenntnis. Dann in die Frage nach dem Wesen der Gemeinschaft, zu der er gehört, und in die der inneren Freiheit. Endlich reifen in uns die Fragen, was ist überhaupt höheres Bewusstsein? Was ist Erlösung? Was ist es mit Wiedergeburt und Leben über den Tod hinaus? Bedeutung haben nur Märchen, die auf alle diese Fragen uns eine Antwort zu geben vermögen. Und sie können deshalb so bedeutungsvoll sein, weil sie diese Antworten nicht vom Denken her, rein spekulativ, nicht als eine von außen an uns herangebrachte Lehre, voller Behauptungen rational vermitteln, sondern weil und wenn sie uns treffen, das heißt unser Erleben, unsere innere Anteilnahme dabei voll in Bewegung setzen und uns eine Orientierung vermitteln. Ich möchte Ihnen dazu heute zwei Märchen als Beispiel erzählen. Eines, das Sie sicher alle kennen, und spotten Sie bitte nicht, lachen mich nicht aus, wenn ich Ihnen nochmal das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein nacherzähle. Es ist ja nur zwei Seiten lang. Aber wie bedeutungsvoll es ist, lässt sich danach leicht erklären.

Soweit die Geschichte. Wenn Kinder dieses nun atemlos und staunend hören, so bleibt doch Folgendes in ihnen an aufbauenden Kräften zurück. Die Mutter ist die Göttin. Sie rettet. Der Wolf, das Böse an sich also, hat keine Macht über sie. Die Kinder waren zwar aufmerksam, aber man konnte sie überlisten. Der Tücke des Lebens waren sie noch nicht gewachsen. Und Kinder, die das hier nun erlebten, erkennen und erfühlen, dass ihr Wissen, ihr Selbstbehauptungswille noch nicht ausreichen. Nur die Mutter ist die Retterin. Und das Kind lernt daraus, dass Gehorsam notwendig ist zum eigenen Schutz und dass dort, wo die Mutter ist, Geborgenheit ist. Diese seelische Haltung, Gehorsam zum eigenen Schutz, bis man selbst mal erwachsen ist, und die Geborgenheit, das Vertrauen, die Dankbarkeit und auch das Zusammengehörigkeitsbewusstsein leben im Herzen der Heranwachsenden als aufbauende und bleibende Kraft. Und wichtig ist, dass auch das Jüngste bei alledem schon mithelfen konnte. Es musste ja Schere und Zwirn holen. Es hat also schon mitgewirkt. Das ist das Aufbauende, Bedeutende an diesem Märchen. Auf gleicher Ebene steht etwa das Märchen vom Rotkäppchen. Auch hier ist der Wolf, der List ihr Fresser. Aber es ist nun der Jäger, der Retter. Er vertritt die Rechtsidee. Die Rechtsidee als Verkörperung gewissermaßen des Gottes Forseti oder Baldur im germanischen Mythos. Es entspricht dies schon einer höheren Erkenntnis bzw. Reifestufe, wie sie auch im Märchen von Brüderchen und Schwesterchen vorausgesetzt wird. Nun gibt es historisch denkende Erklärer, die weisen darauf hin, dass ja dieses Märchen wohl schon in der Römerzeit ab Karl dem Großen ihre Wurzeln haben, der mit seinen römischen Legionären die Germanen besiegte. Romulus und Remus waren ja die Gründer Roms und diese wurden als Kinder von einer Wölfin genährt. Und so ist der Wolf das Symboltier der Römer geworden. Und diese Römer seien aber gemeint, wenn der Wolf hier in diesem Märchen mit falscher Stimme und weichgemachten Pfoten erscheint. Nun, also solche Erklärungen regen bei uns Erwachsenen natürlich unser Interesse dran. Sind ja interessant. Aber an Bedeutung haben sie für das Kind oder den Jugendlichen nichts. Aufbauende Wirkung haben Märchen nur, wenn der Hörer sich selbst dabei als das jüngste Geißlein oder den helfenden Jäger erlebt. Sie erleben dabei die Wirklichkeit, in der sie sich behaupten müssen. So müssen auch in den Märchen von Jorinde und Joringe oder Schneeweißchen und Rosenrot, insbesondere in Rapunzel, die jungen Menschen, die in die Lebensstufe des Venusringes hineinwachsen, erleben, wie sie sich verhalten müssen. Noch eine höhere Reifestufe zeigt uns das Märchen die Gänsehirtin am Brunnen, die ihrem Vater erklärt, ich liebe dich wie Salz und dafür dann eine harte Lehrzeit ertragen muss, bis sie verstanden wird, was damit gemeint war. Auf Verstehen beruht auf Erkennen und dieses bedeutet immer inneres Wachstum. Viele Märchen gewinnen für uns nun erst wieder ihre ursprüngliche Bedeutung, wenn wir über das religiöse Weltbild in vorchristlicher Zeit eine klarere und auch eine wahrere Vorstellung gewinnen. Unsere Quellen sind aber nicht nur die Edda, die erst um 1200 niedergeschrieben wurde. Anhand der alten Götterbilder Von Legenden um ihre Gestalt wollte man in der Edda darin die seelischen Kräfte erklären, die unser Leben begründen und erhalten auf diesem Planeten. Viel besser wären wir noch durch die indogermanischen Schriften der Veden informiert, die etwa 1200 Jahre vor der Zeitenwende beginnen und die unter anderem der Indologe Professor Hauer erklärte. Gestern hatten wir ja auch das Vergnügen, dass uns Herr Genetzki von der Avesta berichtet hat über die Zarathustra-Lehre, die ja auch eine indogermanische Grundlehre ist. In den Weisen Edelfrauen der Germanen, die später die christliche Kirche in Hexen umfälschte, lebte jenes Urwissen um den innerseelischen Aufbau der Menschen und dieses lebte dann in vielen der alten Märchen fort. So taucht darin immer wieder das Wissen um die Dreigliedrigkeit der Menschen aus Körper, Seele und Geist auf. Denn das Wissen, dass man durch Meditation diese Kräfte erst in die Gewalt bekommt, also durch intensives Nachdenken, indem man sie sich bewusst macht. Ferner, dass es über dem rationalen Bewusstsein und dem logischen Denken letztlich noch das intuitive Bewusstsein gibt, das schauende Bewusstsein, das uns erst ermöglicht, die überpersönlichen Gesetzlichkeiten des Lebens zu erfassen. Ferner war es für unsere Vorfahren selbstverständlich, dass der Mensch ein wiedergeborenes Wesen ist und nach seinem derzeitigen Leben nachtodlich noch sein Bewusstsein weiterführt. In unserer Zeit sind es da unter anderem ja insbesondere die Bücher des Psychologen Detlefsen in München, die hierüber auch Beweismaterial bringen, wie das physikalisch, möchte ich sagen, zu erklären ist, eine andere Sache. Die Märchen von der Nixe im Teich, dann Allerlei Rau und das Marienkind berichten über diese Wiedergeburtsvorstellungen. Dann strebt ja im Grunde jeder Mensch nach Erlösung. Aber was heißt das? Erlösung wovon und wozu? Er will eine Antwort finden auf die Frage, was sein Leben eigentlich für einen Sinn hat und wodurch es einen Sinn gewinnt. Und gerade die Märchen können für uns von besonderer Bedeutung werden, die uns darauf eine Antwort geben. Ein solches Märchen ist Die Rabe, das ich Ihnen nun noch nacherzählen möchte, wobei ich all die Erklärungen als Anmerkungen immer noch einfüge. Der Frage nach Erlösung stehen zwei Antworten gegenüber, die zwei Welten trennen. Das ist die orientalisch-christliche und die germanisch-vorchristliche. Die erste ist die Kennzeichnung durch den Glauben, dass der Mensch als Naturwesen sündig und von Gott verworfen sei. Typisch ist dafür der Ausspruch des Augustinus, des Bischofs von Karthago, der um 400 die katholische Lehre von der Erbsünde begründete. Er sah sich, wie er schrieb, nicht mehr ausgeliefert an das Gesetz des Fleisches, das mich gefangen nimmt in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. So wusste er das. Wurde also mit seiner Naturhaftigkeit liefert. Ferner hatte man die Gattin Adams, seine Eva, als typisch für alle Frauen, für alle Sündigkeit verantwortlich gemacht und sie verflucht, insbesondere ab der Zeit Ludwig des Frommen. Später wurde als Gegengewicht zu Eva und um der germanischen Empfindung entgegenzukommen, das Bild der Maria als Mutter Gottes aufgebaut. Aber sie steht doch fern. Und bei den entsetzlichen Hexenverfolgungen, wie auch noch in Goethes Faust, vermacht sie das Gretchen nicht vor Verzweiflung zu retten. Man suchte das Retten Göttliche außen, eben da hinten in der Mutter Maria, weil man sich den Weg über das Innere verstärkt hat. Wie ganz anders zeigen uns unsere Märchen das germanische Frauenbild. Jeder Mensch ist danach ein Gotteskind. Aber das heißt nicht, dass jedem Menschen seine innere Verbindung mit dem Göttlichen sofort gleich klar und bewusst geworden ist. Jedes Menschenweg ist jedoch ein Weg nach innen, ist ein Erkenntnisweg. Dieser Erkenntnisweg ist auch schicksalhaft an unsere Geburt und das dabei mitgebrachte Empfinden unserer Seele gebunden. Aus der allgemein im germanischen Lebensraum lebendigen Wiedergeburtsidee folgte, dass es eigener Schicksalsgestaltung entsprach, ob ein Mensch entweder im Nährstand oder im Wehrstand, zu dem auch die Handwerker und die Minnesänger gehörten, oder im geistigen Stand seine Lebensaufgabe suchte und fand. Dabei galt der Nährstand, der sich um die materiellen Voraussetzungen des Lebens zu kümmern hatte, als eine Form des Riesischen. Auch der Wehrstand als Ganzes ist so eine Form des Riesischen. Als riesisch gilt allgemein die Ich-Befangenheit und das Bewusstsein oder Glaube, ein Kind der Materie der Erde zu sein. Erlösung zu finden bedeutete, die Naturkräfte in die Zügel zu nehmen, sie wissend zu lenken und seine Entscheidungen nicht von ihnen abhängig zu machen und damit ein glückliches, innerlich erlöstes Menschentum zu schaffen. Lassen wir uns nun ein Beispiel von Die Rabe mal erzählen, wie solcher Weg zur Erlösung nach vorchristlicher Auffassung und germanischem Vorbild erklärt wurde. Das Märchen Die Rabe berichtet. Es war einmal eine Königin, die hatte ein Töchterchen. Es war noch klein und musste noch auf dem Arm getragen werden. Zu einer Zeit war das Kind unartig. Die Mutter mochte sagen, was sie wollte, es hielt nicht Ruhe. Da war sie ungeduldig und weil die Raben so um das Schloss herumflogen, öffnete sie das Fenster und sagte, ich wollte, du wärest eine Rabe und flögst davon. So hätte ich Ruhe. Kaum hatte sie das Wort ausgesprochen, so war das Kind in eine Rabe verwandelt und flog vor ihrem Arm zum Fenster hinaus. Sie flog aber in einen dunklen Wald und blieb lange Zeit darin und die Eltern hörten nichts von ihr. Diese erste dramatische Einleitung weist zunächst nur darauf hin, dass es sich um ein besonders geistig reges Kind handelt, dass seine Erfahrungen selbstständig in der Welt, das heißt immer in dem dunklen Wald, machen will. Der Hinweis auf die Raben kennzeichnet dabei den ersten Lebensabschnitt, den junge Menschen bis etwa zu ihrem 14. Lebensjahr durchlaufen. Denn schon im vorchristlichen Mithraskult, aber sicher auch allgemein im germanischen Lebensraum, sah man das Leben der Menschen in sieben solche Erlebnis- und Reifestufen eingeteilt. Davon hieß die erste die des Raben. In den Grimmschen Märchen Der goldene Vogel werden alle sieben Stufen bildlich dargestellt. Und im frühen Mittelalter belegte man nun diese sieben Lebensstufen mit den Namen der Planeten. Die erste des Raben nannte man auch dann die des Merkur. Und kurz zusammengefasst, die sei über die Lebensstufen Folgendes gesagt, weil sie nämlich in den Märchen nochmal vorkommen. Die erste Lebensstufe war also die des Raben, des Merkur. Dann folgt die zweite, das ist die Venus, das ist die innere Begegnung von Mann und Frau oder die Stufe des Schweigers. Dann folgt die Lebensstufe des Mars, des Kämpfers und Selbstbehauptung. Dann die des Jupiters, wo der Mensch als Verstehender die überpersönlichen Kräfte entdeckt Also Begriffe wie das Recht oder das Bauerntum und diese überpersönlichen Begriffe, die werden dem Menschen dann erst klar in der Lebensstufe des Jupiter. Auch der Begriff Volk wird Lebensgemeinschaft werden in diesem Lebensalter erst richtig verstanden. In diesen Lebensstufen sieht sich der Mensch aber immer noch als Kämpfer in der Selbstbehauptung gegenüber der Natur. Dann erst kommt die Lebensstufe des Saturn oder des Mondes und hier findet gewissermaßen eine Verbindung des Menschen mit den tragenden Ideen des Lebens statt. Das ist immer dargestellt durch das Gehen auf den Grasberg. Der Grasberg ist der Ort, der geistige Ort der Erkenntnis. Das ist die Lebensstufe des Saturn, um die es sich nachher auch eigentlich hier in den Werten handelt. Und dann folgt die Erfahrung des Uranus noch, die Erfahrung des Göttlichen, das ist die Erleuchtungserlebnisse, die der Mensch haben kann, die folgen dann in der nächsten Lebensstufe. So, aber nun zurück mal zu unserem Märchen nach diesem kurzen Blick auf die Lebensstufe. Danach führte also einmal ein Mann seinen Weg in diesen Wald. Der hörte die Rabe rufen und ging der Stimme nach. Und als er näher kam, sprach die Rabe, ich bin eine Königstochter von Geburt und bin verwünscht worden, du aber kannst mich erlösen. Was soll ich tun? Sagte er. Sie sagte, geh weiter in den Wald, du wirst ein Haus finden. Darin sitzt eine alte Frau. Die wird dir Essen und Trinken reichen, aber du darfst nichts nehmen. Wenn du was isst oder trinkst, so verfällst du in einen Schlaf und kannst du mich nicht erlösen. Im Garten hinter dem Haus ist eine große Lohbucke. Das ist also ein Hügel mit Buschwerk. Darauf sollst du stehen und mich erwarten. 3 Tage lang komme ich jeden Mittag um 2 Uhr zu dir in einem Wagen. Der ist erst mit 4 weißen Hengsten bestanden. Dann mit 4 roten und zuletzt mit 4 schwarzen. Wenn du aber nicht wach bist, sondern schläfst, so werde ich nicht erlöst. Der Mann versprach, alles zu tun, was sie verlangte. Die Rabe aber sagte, ach, ich weiß es schon, du wirst mich nicht erlösen, du nimmst etwas von der Frau. Da versprach der Mann noch einmal, er wollte gewiss nicht anrühren. Weder von dem Essen noch von dem Trinken. Kurze Bemerkung. Wenn nun die Rabe also zunächst darauf hinweist, sie sei eine Königstochter, so bekennt sie sich damit zu den hohen, lichten Gedanken, die sie erfüllen, und damit zu ihrer inneren Berufung. Sicher hat man in der vorchristlichen Zeit den adligen Menschen überhaupt bewusst gezüchtet. Und daher immer die Berufung, ich stamme aus dem und dem, ich stamme aus dem Königshaus. Der Mann, der sie erlösen soll, muss sich aber erst bewähren. Wir sehen, dass dazu eine ganz bestimmte Bedingung erfüllt sein muss. Und diese besteht darin, dass der Mensch seine Naturkräfte so zu beherrschen vermacht, dass er wach bleibt. Das heißt, dass sein Denken und Erkennen nicht behindert wird. Im Wald, das heißt in der Welt, begegnet er nun der, wie es heißt, der alten Frau. Diese ist hier aber wieder die Erdmutter als Vertreterin der blinden Lebenskraft, jenes Riesischen in der Natur, durch das alles Leben, aber auch unsere eigene Körperlichkeit zur Lebenserhaltung getrieben wird. 3 Tage will die Königstochter mit ihren Pferden auf die Lohhucke kommen. Die weißen Pferde, dann die roten und endlich die schwarzen Pferde kennzeichnen die geistigen, die seelischen und die Naturkräfte, die jeweils in der Königstochter vorherrschen und die sie einsetzen will. Das zeigen uns nämlich die Farben, die auch in vielen anderen Märchen immer wieder als typisches auftreten. Die Kräfte des Geistes, das sind die der Asen, leuchten weiß. Die der Seele, des Gemütes, des Herzens, das sind die Kräfte der Wahnen, sie leuchten rot. Und drittens bezeichnet das Schwarze, das Erdverbundene, das handwerklich praktische Denken, das notwendig ist, die menschliche Existenz auf der Erde rein physisch-körperlich zu sichern. Die Ganzheit des Menschen ist aber immer ein Akkord auf Körper, Seele und Geist, und die Rabe trat an den Mann sichtbar mit diesen drei Kräften heran, indem sie hofft, er würde die Kraft entwickeln, sich vom Sog seiner Naturkräfte, also seiner Erdgebundenheit, zu lösen. Dazu gehört eben noch, dass in unserem intuitiven Bewusstsein ein Standort erkannt wird, ein Beobachtungspunkt, von dem aus wir die inneren Gegebenheiten, wie eben besprochen, auch beobachten können. Der junge Mann verschläft aber nun alle diese Bewährungen, da er der Esslust und der Naturhaftigkeit, der er noch verbunden ist, in den Ringen, Venusring, Marsring, Jupiterring, wie ich erwähnt hatte, nicht widerstehen konnte. Das heißt, seine Gedanken waren durch die Sorge für das irdische Wohl noch gefesselt. Er hatte den höheren Standpunkt noch nicht erreicht. Das Märchen berichtet, wie er aber in das Haus kam, trat die alte Frau zu ihm und sagte, armer Mann, was seid ihr abgemattet? Kommt und erquickt euch, esst und trinkt. Nein, sagte der Mann, ich will nicht essen und nicht trinken. Sie ließ ihm keine Ruhe und sprach, wenn ihr dann nicht essen wollt, so tut einen Zug aus dem Glas. Einmal ist kein Halt. Da ließ er sich überreden und trank. Nachmittags ging 2 Uhr, ging er hinaus in den Garten auf die Lohhucke und wollte die Rabe warten. Die aber da stand, war er auf einmal so müde und konnte es nicht überwinden und legte sich ein wenig nieder, doch wollte er nicht einschlafen. Aber kaum hatte er sich hingestreckt, so fielen ihm die Augen von selber zu und er schlief ein und schlief so fest, dass ihn nichts auf der Welt hätte erwecken können. Dabei ereignete sich also nun Folgendes. Die Rabe kam erst mit den 4 Weißen, dann schon in großer Trauer mit ihren 4 braunen Hengsten. Stets aber fand sie den Mann auf der Lohhucke in tiefem Schlaf. Die Erdmutter hatte ihn ja immer wieder überredet, etwas zu essen oder zu trinken. Und so heißt es schließlich, um 2 Uhr kam die Rabe und hatte 4 schwarze Hengste und die Kutsche und alles war schwarz. Sie war aber schon in voller Trauer und sprach, ich weiß, dass er schläft und mich nicht erlösen kann. Als sie zu ihm kam, lag er da und schlief es. Sie rüttelte ihn, rief ihn, aber sie konnte ihn nicht aufwecken. Da legte sie ein Brot neben ihn hin, dann ein Stück Fleisch, zum dritten eine Flasche Wein, und er konnte von allen nehmen, so viel er wollte, es war nicht weniger. Danach nahm sie einen goldenen Ring von ihrem Finger und steckte ihn an seinen Finger und war ihr Name eingegraben. Zuletzt legte sie einen Brief hin, darin stand, was sie ihm gegeben hatte und dass es nie alle würde. Und es stand auch darin, ich sehe wohl, dass du mich hier nicht erlösen kannst. Willst du mich aber noch erlösen? So komm nach dem goldenen Schloss von Stromberg. Es steht in deiner Macht, das weiß ich gewiss. Und wie sie ihm das alles gegeben hatte, setzte sie sich in ihren Wagen und fuhr in das goldene Schloss von Stromberg. In diesem Abschnitt zeigt also die Geschichte, dass die Rabe eigentlich die Göttin Freya selbst oder einer ihrer Ahnen ist, die von deren Wissen und Geist erfüllt ist. Es gehört zum germanischen Mythos, der Glaube, dass sich Götter immer wieder in Menschen oder auch in Wesenheiten, beispielsweise im goldenen Fisch oder in einem Tier, verkörpern können. Mit dem Brot, wie hier dann war, mit dem Brot, das nie weniger wird, ist ja die Kraft des pflanzlichen Lebens auf der Erde gemeint. Und mit dem Fleisch, alles, was durch die seelischen Kräfte der Tiere sich aufbaute, und mit dem Wein, die nie vergehende geistige Anregung und Klarheit. Der Ring ist aber das Symbol dafür, dass dieser Mann, wie auch nach der Buddha-Lehre, jeder Mensch im Inneren einen Zugang, eine Verbindung mit den seelischen Kräften hat, die diese Königstochter, diese Göttin verkörpert. Er muss diesen Zugang aber nun erst noch in sich freilegen. Und unser Mann vermittelt anschließend seine Erkenntnisse, mit denen man Brot, Fleisch und Wein immer der Erde abgewinnen kann, den, wie es heißt, den Riesen, den er jetzt begegnet. Mit diesen Riesen ist zunächst wieder der Nährstand, das Bauerntum gemeint. Und alle Bauern sind ja friedlich, wenn die Fruchtbarkeit der Erde ihren Fleiß belohnt. Auch beim Bruder des Riesen, dem Stand der Handwerker, zeigt sich aber, dass der geistige Horizont doch zwangsläufig beschränkt ist. Ihre, wie es jetzt gleich heißt, Landkarten sind alt und unzureichend. Sie ahnen nur ungefähr, wo der Standort ist, von dem aus man zu einem höheren Bewusstsein gelangt. Der wirkliche Gottsucher, der Erkenntnissucher, der um Erlösung ringt im germanischen Sinne, muss dann noch allein weitergehen, um zum Ort der höheren Erkenntnis, zum gläsernen Berg, also zum Glasberg, zu gelangen, das hier Stromberg genannt ist. Über dieses Geschehen berichtet das Märchen nun folgendermaßen. Als der Mann aufwachte und sah, dass er geschlafen hatte, wachte von Herzen traurig und sprach, gewiss, nun ist sie vorbeigefahren und ich habe sie nicht erlöst. Da fielen ihm die Dinge in die Augen, die neben ihm lagen, und er las den Brief, darin geschrieben stand, wie es zugegangen war. Also machte er sich auf und ging fort und wollte nach dem goldenen Schloss von Stromberg, aber er wusste nicht, wo es lag. Nun war er schon lange in der Welt herumgegangen, da kam er in einen dunklen Wald und ging 14 Tage darin fort und konnte sich nicht herausfinden. Am anderen Tag ging er weiter. Und wie die Zeit kam, wo die Leute Lichter anstecken, sah er eins schimmern, machte sich auf und ging ihm nach. Da kam er vor ein Haus, das schien so klein, denn es stand ein großer Riese davor. Da dachte er bei sich, gehst du hinein und der Riese erblickt dich, wirst es leicht in deinem Leben geschehen. Endlich wachte er es und trat heran. Als der Riese ihn sah, sprach er, es ist gut, dass du kommst, ich habe lange nichts gegessen. Ich will dich gleich zum Abendbrot verschlucken. Lass das lieber sein, sprach der Mann. Ich lasse mich nicht gern verschlucken. Verlangst du zu essen? Ich habe genug, um dich satt zu machen. Wenn das wahr ist, sagte der Riese, so kannst du ruhig bleiben. Ich wollte dich nur verzehren, weil ich nichts anderes habe. Da gingen sie und setzten sich an den Tisch, und der Mann holte Brot, Wein und Fleisch, das nicht alle wird. Das gefällt mir wohl, sagte der Riese und maß und aß nach Herzenslust. Dann sprach der Mann zu ihm, kannst du mir nicht sagen, wo das goldene Schloss von Stromberg ist? Der Riese sagte, ich will auch mal eine Landkarte nachsehen, darauf sind alle Städte, Dörfer und Häuser zu finden. Er holte die Landkarte, die er in der Stube hatte, und suchte das Schloss. Aber es stand nicht darauf. Es tut nichts, sprach er, ich habe oben im Schrank noch größere Landkarten. Darauf wollen wir suchen, aber es war vergeblich. Der Mann wollte nun weitergehen, aber der Riese bat ihn, noch ein paar Tage zu warten, bis sein Bruder heimkäme. Der wäre rausgegangen, Lebensmittel zu holen. Als der Bruder heimkam, fragen Sie nach dem goldenen Schloss von Stromberg. Er antwortete, wenn ich gegessen habe und satt bin, dann will ich auf der Karte suchen. Er stieß dann mit ihnen auf seine Kammer und sie suchten nach seiner Landkarte, konnten es aber nicht finden. Er holte noch andere Karten, sie ließen nicht ab, bis sie endlich das goldene Schloss von Stromberg fanden. Aber es war viele tausend Meilen weit weg. Wie werde ich nun dahin kommen? Fragte der Mann. Der Riese sprach. 2 Stunden habe ich Zeit. Da will ich dich bis in die Nähe tragen. Dann aber muss ich wieder nach Hause und das Kind säugen, das wir haben. Da trug der Riese den Mann bis etwa 100 Stunden vom Schloss und sagte, den übrigen Weg kannst du wohl allein gehen. Dann kehrte er um, der Mann aber ging vorwärts, Tag und Nacht, bis er endlich zu dem goldenen Schloss von Stromberg kam. Es stand aber auf einem gläsernen Berge. Die verwünschte Jungfrau fuhr in ihrem Wagen um das Schloss herum und ging dann hinein. Er freute sich, als er sie erblickte und wollte zu ihr hinaufsteigen. Aber wie er es auch anfing, er rutschte an dem Glas immer wieder herunter. Und als er sah, dass er sie nicht erreichen konnte, war er ganz betrübt und sprach zu sich selbst, ich will hier unten bleiben und auf sie warten. Also baute er sich eine Hütte und saß darin ein ganzes Jahr und sah die Königstochter alle Tage oben fahren, konnte aber nicht zu ihr hinaufkommen. Kurze Bemerkung. Dies ist also nun ein sehr wichtiger Abschnitt im geistigen Wachstumsprozess des jungen Mannes. Er sieht das goldene Schloss von Stromberg, eben das göttliche, auf dem gläsernen Berg. Er sieht auch das ideale Wesen, das das göttliche in sich verwirklichte, die verehrte Königstochter nämlich, aber er konnte, noch muss man sagen, nicht zu ihr gelangen. Das heißt dann, also baute er sich eine Hütte und saß ein ganzes Jahr darin. Hieran sehen wir, dass in alter Zeit Meditation als Weg zur Bewusstseinserweiterung immer auf dem Entwicklungsweg derjenigen stand, die als, das heißt Wanderer zwischen beiden Welten, dem Göttlichen zustrebten. Germanische Religion beruhte eben nie auf dem Glauben an einen fernen Erlöser, sondern auf der eigenen Erkenntnis. Und diese richtete sich auf die Kräfte und auf die Ideen, die das Leben ordnen. Und durch diese vorchristliche Meditation vermochte sich der Mensch von dem Zwang, der vom Körper und der Seele her auf das Geistige einwirkenden Kräfte zu befreien. Es ist das Ziel der Erleuchtung, wie es heute noch in den Zen-Klöstern des Buddhismus angestrebt wird. Es gibt aber auch ein sehr gutes Buch von K.O. Schmidt darüber, In dir ist das Licht, heißt es, wo viele Fälle der Erleuchtungserlebnisse dargestellt und erklärt sind. Das kann ich nur empfehlen, es gelegentlich zu lesen. Also diese geistige Freiheit wird dann zur Voraussetzung, um die Erlösung zu vollbringen. Und schließlich heißt es dann daher weiter. Da sah er einmal aus seiner Hütte, wie 3 Räuber sich schlugen und rief ihnen zu, Gott sei mit euch. Sie hielten bei dem Ruf inne. Als sie aber niemand sahen, fingen sie wieder an, sich zu schlagen. Und zwar das ganz gefährlich. Da rief er abermals, Gott sei mit euch, und dachte, du musst sehen, was die 3 vorhaben. Ging hin und fragte, warum sie aufeinander losschlügen. Da sagte der eine, er hätte einen Stock gefunden. Wenn er damit wieder eine Tür schlüge, so sprenge sie auf. Der andere sagte, er hätte einen Mantel gefunden. Wenn er den umhinge, so wäre er unsichtbar. Und der dritte sprach, er hätte ein Pferd gefangen. Damit könnte man überall hinreiten, auch den gläsernen Berg hinauf. Nun wüssten sie nicht, ob sie das in Gemeinschaft behalten oder ob sie sich trennen sollten. Da sprach der Mann, die drei Sachen will ich euch eintauschen. Doch muss ich vorher eine Probe machen, damit ich sehe, ob ihr auch die Wahrheit gesagt habt. Da ließen sie ihn aufs Pferd sitzen, hingen ihm den Mantel um, gaben ihm den Stock in die Hand, und wie er das alles hatte, konnten sie ihn nicht mehr sehen. Da gab er ihnen tüchtige Schläge und rief, nun ihr Bärenhäuter, da habt ihr, was euch gebührt. Seid ihr zufrieden? Dann ritt er den Glasberg hinauf. Hier zeigt sich nun, wie unser junger Mann den Konflikt löste zwischen den praktischen Notwendigkeiten des Lebens, das ist ja der Stock, wie ihn die Hirten stets verwenden, und damit ist das körperliche gemeint. Vielleicht aber auch allgemein noch gesehen der Hunger, der jedes und den Nahrung, die jedes Tor aufschließt. Also der Konflikt zwischen diesen praktischen Notwendigkeiten und den Anforderungen des Gefühlslebens, seinen unsichtbaren Kräften, die man nicht sehen kann, die Neigung, Sehnsucht, Hoffnung, und den Erkenntniskräften, mit denen man überall hingelangen kann, womit alles gedanklicher als geistig gemeint ist. Er muss alles in sich harmonisch vereinigen und eine über diesen Kräften stehende Schau gewinnen. Also über dem Mars- und Jupiter-Ring noch muss er jetzt die nächste Lebensstufe erreichen, nicht wahr? Den er über diesen Kräften steht. Es ist dabei von jedem so viel Abstand zu halten, dass er nicht in eine Abhängigkeit davon gerät. Mit dieser Darstellung, dass die drei Räuber, wie es heißt, sich gegenseitig schlagen, sollte auch dargestellt werden, wie engstirnig und beschränkt es ist, wenn der Näherstand, der Wehrstand und der geistige Stand sich je für sich mit ihren Fähigkeiten und Erkenntnissen brüsten und gegenseitig bekämpfen. Alle drei Riesen oder Räuber, wie es hier heißt, sind noch in der Selbstbehauptung ihres Ich befangen. Sie zu vertreiben bedeutet, diese geistige Enge zu überwinden und das Leben als eine Ganzheit, als einen Prozess zu erkennen, in dem das individuelle Ich als nachgeordnetes Mosaiksteinchen fallen gelassen wird, beziehungsweise ganz zurücktritt. Und hierzu heißt es nun weiter. Und als er oben vor das Schloss kam, war es verschlossen. Da schlug er mit dem Stock an das Tor und alsbald sprang es auf. Er trat ein und ging die Treppe hinauf bis oben in den Saal. Da saß die Jungfrau und hatte einen goldenen Kelch mit Wein vor sich. Sie konnte ihn aber nicht sehen, weil er den Mantel umhatte. Und als er vor sie kam, zog er den Ring, den sie ihm gegeben hatte, vom Finger und warf ihn in den Kelch. Das ist Klang. Da rief sie, das ist mein Ring, so muss auch der Mann da sein, der mich erlösen wird. Sie suchte im ganzen Schloss und fand ihn nicht. Er war aber hinausgegangen, hatte sich aufs Pferd gesetzt und den Mantel abgeworfen. Wie sie nun vor das Tor kamen, sahen sie ihn und schrien vor Freude. Da stieg er ab und nahm die Königstochter in den Arm. Sie aber küsste ihn und sagte, jetzt hast du mich erlöst. Morgen wollen wir unsere Hochzeit feiern. Dass unser junger Mann die Königstochter nun antraf vor einem goldenen Becher mit Wein, in dem sie dann den Ring fand, den sie ihm einst gegeben hatte, zeigte, dass sie in Gedanken versunken bei ihm war, und auf ihn gewartet hatte. Das Gold ist ja immer das Geistige und der Wein steht für Klarheit. Das Erlebnis der Wiedersehensfreude hatte darüber hinaus aber noch einen tieferen Grund. Sie zeigt die innere Begegnung, die einer Unio Mystica gleicht, von der später Meister Eckhart sagte, indem die arische Geisteshaltung wieder hervorgetreten war. In diesem Durchbrechen aber, und dieses entspricht dem Fortjagen der drei Räuber, da bin ich über allen Kreaturen, bin weder Gott noch Kreatur, sondern bin, was ich war und was ich bleiben werde, denn mir wird darin zuteil, dass ich und Gott eins sind. Auch unser Mann in dem Märchenbericht erkannte, dass er und die Göttin nun eins geworden waren, weil sie ihren geistigen Wesenskern gegenseitig erkannt hatten. Durch unseren Märchenbericht wurde aber auch deutlich, dass bei den Germanen die wahre Liebe in der Verehrung der Göttin begründet war, als Trägerin eines göttlichen Wissens. Erlösung bedeutet hier immer, im Gegensatz zum Christentum, das Erkennen des Wesenskernes als eines Anteils am geistig-göttlichen des Kosmos, mit dem sich der germanische Mensch innerlich verbunden wusste. Bei den Indogermanen war das da, und bei den Brahmanen ausgedrückt durch die Identität Atman, also das Selbst gleich Brahman, Weltgeist. Diese Formel stammt ja aus dem zarathustrischen Denken. Man muss hierzu auch noch Folgendes bedenken. Das Märchen endet zwar mit der lieblichen Idylle einer Hochzeit, die Geschichte selbst weist aber sonst mehrfach darauf hin, dass mit dem Schloss von Stromberg, also dem Glasberg, der Sitz der wahren Gottheiten gemeint ist, der in der Meditation erreicht wird. Die Rabe konnte ja das Brot, den Wein und das Fleisch spenden, die nie vergehen. Es ist also eine Göttin, die zu den Menschen kommt und sagt, du kannst mich erlösen. Dann ist es aber in Wirklichkeit der Mensch, der den Weg zur Erlösung beschreitet, weil er sich gerufen fühlt. Er eilt also einer Idee nach. Die Rabe erweist sie als ein Idol, als die indogermanische Form der späteren Mutter Maria. Letztere vermittelt Gnade. Die vorchristliche germanische Gottheit führt den Menschen aber über den Weg der Erkenntnis zur Erlösung. Dieses und noch einige ähnliche Märchen haben daher für uns deshalb bleibende Bedeutung, weil sie uns den Weg zu religiöser Besinnung aufweisen und zeigen, dass der Mensch, dass der innere Wesenskern des Menschen mit dem Göttlichen im Kosmos in innerer Verbindung treten kann. Das Märchen fand noch eine Zusammenfassung, mit der ich diese Erklärung beenden möchte. Zu wissen, dass sie gesucht wird, reißt den Flug der Gedanken der göttliche Sinnenden tragend empor, bildet der wartenden, begründete Hoffnung. So auch, vom Fernziel der Schauenden erreicht, wird es zum Weg, den der Liebende geht, als ihn beglückenden Auftrag, den sich das Ja zugesellt aus gleich erkannter Berufung. Im gemeinsam erleuchteten Wegziel liegt erst des Daseins Erlösung. Den Erkennenden des Lichts werden die Kräfte der Herzen zu strahlendem Vielklang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.